Radio, die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier, jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda Hafu. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 6.11. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast haben wir hier heute die Anja und den Gerrit von Hellfire Radio. Ja, schönen Hallöchen, guten Abend. Ja. Ja, ihr seid von Campus Radio hier in Köln? Genau. Genau, Köln ja. Campus. Auf der 100,0. Genau. 100,0. Genau, ja. Das kann man sich gut merken. Ja. Klappt auch im Leider Suff. Nur für 100,0 hier im Bereich Köln. Und was du hast letztens ausprobiert. Wesseling. Ne? Ich habe es ausprobiert. So bis Wesseling ungefähr. Wesseling. Ja. Geht auch noch. Und sonst nur im Livestream zu kriegen. Aber trotzdem eine sehr schöne Frequenz, finde ich. Ja, beim Mutterfunk ist auf 89,96. Ja, da fängt es schon an. 96,4. 105,4. Ja. Das klappt nicht mal nüchtern. Ja, ich habe euch eingeladen, weil mich das ja interessiert, wie ihr das so macht. Weil im Gegensatz zu Pogo Radio habt ihr aber in eurer Sendung, die läuft ja nicht jede Woche, sondern nur alle zwei, ne? Mhm, genau. Genau, wir sind jeden zweiten und vierten Freitag im Monat auf Habt Sendung. Ihr ja einen riesen Staatsapparat an Redaktion. Naja, also... Wie viele Leute seid ihr für eine Sendung? Ja gut, das wechselt immer. Klar, wir haben eine Stammbesetzung. Wir sind jetzt, Gerrit und ich sind zum Beispiel neu, jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr. Und langsam laufen auch so ein paar Leute aus, die dann irgendwie nicht mehr kommen, weiß Gott warum. Aber wir sind, wie viel sind wir? Also bei Helfer 10? Ist es so, wir sind jetzt im Moment ein harter Kern auf jeden Fall, der auch fast jede Woche zusammen auf Sendung ist von 4 Leuten. Mhm. Wir haben auch noch ganz viele Leute im Hintergrund, die schon ewig dabei waren und immer dabei sind. Also die Zuhörerinnen und Hörer. Die sowieso. Ja. Die sind selbstverständlich. Aber auch in der Redaktion haben wir teilweise noch Leute dabei, die Hellfire Radio mitgegründet haben, die immer noch regelmäßig vorbeikommen und meine Sendung mitmachen. Das auch, aber die machen tatsächlich auch die Sendung mit. Also die unterstützen dann auch tatkräftig und im Hintergrund kümmern sich noch viele Leute darum, dass wir coole Bands reinkriegen als Studiogäste. Also da wird auch noch viel. Also es gibt noch eine erweiterte Redaktion, kann man so sagen, die auch noch aktiv auf jeden Fall an der Sendung mitwirken, auch wenn sie nicht jede Woche, alle zwei Wochen mit live sind. Ja, okay, angenommen, machen wir jetzt mal so ein Spiel. Die nächste Sendung ist jetzt in der Woche von euch, ne? Genau. Was wird da vorbereitet? Also, was muss da vorbereitet werden? Also ich sag mal so, da geht dann mittwochs eine Mail rum. Ja. Ja, manchmal montags. Also natürlich sind die Studiogäste sind alle schon vorher, Wochen voraus haben wir die gebucht quasi oder angefragt und die kommen und so. Aber da geht dann, sag ich mal, im Laufe der Woche eine Mail raus, so Freunde, wer kommt? Und dann melden sich so 4 Leute. So um den Dreh. Und dann wird besprochen, so, was habt ihr an Platten, was wollt ihr mitbringen? Der Gerrit macht immer die Konzerttipps. Und dann wird gefragt, wer will das Interview machen? Und das mache ich dann ganz gerne, weil ich kenne mich mit den ganzen Platten, ehrlich gesagt, ich nicht so gut aus. Ich bin auch in der Hardcore-Szene nicht so... Ja, kannst du dich auch gar nicht auskennen, weil es ja meistens Neuerscheinungen sind. Ja, aber ja gut, aber dann wird hier vorgestellt und sagt, oh ja, und das letzte Album war auch wieder und vor 10 Jahren war das ja noch, und dann denke ich mir, ja gut, ja. Woher soll ich das wissen? Ja. Wir haben schon einiges abgedeckt. Also bei uns die Sendungsvorbereitung, man muss also sagen, wir haben ja ganz viele Redaktionen bei, also bei Köln Campus, ganz verschiedene Abendsendungen. Ich glaube, wir sind bei Hellfire so ziemlich die, ich will nicht sagen unorganisiert, das würde es nicht treffen, das wäre ja böse formuliert, aber die freiste Redaktion. Also wir machen, wir planen nicht viel. Wir wissen, welche Band kommt oder was wir im Studio, wen wir als Gäste haben, das wissen wir vorher, das ist alles abgesprochen und darauf stellen wir uns ein. Der Rest der Sendung wird aber ganz frei gefüllt und das kann auch schon mal in der halben Stunde vor Sendungsbeginn sein, dass wir da dann ins Studio kommen. Jeder hat eine Platte dabei oder auch mehrere und dann gucken wir, kriegen wir das alles unter. Wir kriegen immer genug dabei, um die Stunde zu füllen. Nie irgendwie zu wenig und es ist immer genug da. Ja, also es wird wenig geplant. Wir skripten ja auch nichts, sondern wir sprechen komplett frei. Das ist auch eher ungewöhnlich, glaube ich. Das macht unseren Charme aus. Eben, das macht unseren Charme auch, dass wir auch nicht immer nüchtern sind, vielleicht, wenn wir die Sendung vorbereiten. Nee, jetzt reiß ich mal zu. Aber auch nicht besoffen. Aber es ist sehr lockere Redaktion, was uns, glaube ich, von vielen anderen Redaktionen unterscheidet, was ich jetzt gar nicht wertend meine. Ich habe auch mal überlegt, ich könnte auch mal so aus Spaß irgendwie so eine geskriptete Sendung machen. Ja. Aber ich würde es, glaube ich, nie hinkriegen. Ich wüsste gar nicht, ich müsste es ja aufschreiben. Ja. Und du schreibst halt nie die Sachen so auf, wie du redest. Ja, eben. Und dann ist es so, dann lese ich das vor und dann kommst du ins Stottern und Stolpern und ja. Das wird Stichpunkte. Ja, so. Kompromiss. Stichpunkte haben wir auch schon mal, aber das beschränkt sich ja noch meistens. Ich habe Stichpunkte. Ne? Habe ich auch schon gemacht, habe ich die Stichpunkte vorgelesen. Ja, das ist. Das kommt auch schon mal vor, ja. Nein, das haben wir höchstens bei. Wenn man halt, man muss das Datum vom Konzert auch aufschreiben, dann kann ich mich nicht merken, wenn ich da näher bin. Das stimmt, ja. Das war's auch schon. Also, ich finde, das macht unseren Charme aus, dass wir das sehr frei machen. Das klappt auch meistens super gut. Und wenn es mal nicht klappt, dann haben alle was zu lachen. Und, ja, also ich meine, wir Neuen wurden schon, also ich war am Anfang sehr unsicher und da wurde ich schon eingewiesen von wegen, du machst jetzt hier das Interview, Sendestunde, ne? Erste Viertelstunde, dann spielen wir zwei Lieder. Was fragst du die pro Viertelstunde? Und dann habe ich mir natürlich auch überlegt, so was für Themenbereiche, ne? Hatte ich so vier Themenbereiche für jede Viertelstunde? Also, so ein bisschen überlegen tun wir schon vorher. Wie bereitest du dich auf ein Interview vor? Ich höre mir die Band an, ganz wichtig, wenn es ein Magazin ist, lese ich das, wir hatten das Outspoken Magazin jetzt die letzte Sendung zu Gast, dann lese ich das Magazin und dann überlege ich mir, was sind das für Personen, die da kommen was macht die aus und dann frage ich quasi, klar, es gibt die Standardsachen, ne? Du musst dem Hörer das natürlich erstmal näher bringen, wer ist das, was machen die Hintergründe. Ja, wie lange gibt es die schon? Sowas, also, genau, ja. Das sind die Standardsachen, aber dann halt auch Sachen, wenn zum Beispiel bei der Schöne Huber, jetzt hatten wir auch zu Gast, die sind ja auch beim Skaten sehr, sehr da im Losepark sehr engagiert. Solche Sachen kriegst du dann halt auch, weiß ich nicht, das über Mundpropaganda oder irgendwer weiß irgendwas, ach ja, übrigens, die habe ich da gesehen und so, ne? Und da sprichst du dir halt auch drauf an, sowas. Und schreibst du das dann vorher auf, die Fragen, oder wie? Nee. Nee. Nee, also ich persönlich mache mir Stichpunkte, aber da bin ich, glaube ich, auch die Einzige. Mhm. Ja. Ich glaube auch. Im besten Fall wird das bei uns aber auch zum Selbstläufer, glaube ich, dass dir, also ein gutes Interview, wenn wir tolle Studiogäste haben, was wir ja meistens haben, dann braucht es auch nicht lange, dann braucht es ein, zwei Fragen und man ist drin und die Studiogäste sind genauso drin und man hat eine super lockere Atmosphäre dabei, bei der man sich meistens noch mehr als eine Stunde ganz cool unterhalten kann, wobei richtig cool, also richtig lockere, witzige Anekdoten rauskommen, die man dann einfach ganz spontan raushaut. Die albern auch immer ganz viel rum. Eben, also bei uns ist alles sehr, sehr entspannt, sehr lustig und da wird nicht viel journalistische Meisterleistungen verbracht. Ja. Wir machen einfach lockeres Programm, unterhalten mit unseren Gästen und in den meisten Fällen haben wir so lockere und coole Gäste, dass das einfach läuft. Ja, wann ist denn die nächste Sendung? Jetzt am Freitag, genau. Um 20 Uhr. Genau, um 20 Uhr, leider diesmal ein bisschen verkürzt, weil wir bei Köln Campus am Freitag eine ganz große Party haben, die vom Sender organisiert ist, die jetzt mal mit Hellfire nicht so viel zu tun hat, geht in mehr so die Techno-Ecke, die Musik, aber die möchten natürlich vorher eine kleine Warm-Up-Sendung machen und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Sendung quasi aufteilen. Also es gibt eine Stunde Hellfire am Freitag um 20 Uhr. Wir haben zu Gast Blank, bin ich mir zu 95% sicher. Doch, ich bin sehr sicher, dass sie zu Gast sind. Das ist eine Grindcore-Band hier auch aus dem Raum Köln. Kommt es eigentlich oft vor, dass er mal versetzt werde, dass die Band einfach nicht auftaucht? Also das habe ich noch nicht miterlebt. Nee. Ich jetzt auch nicht. Also, es gibt Hellfire jetzt auch schon viele Jahre. Ja. Ne? Und ich bin Es kam bestimmt schon mal vor, aber ich habe es noch nicht miterlebt. Ja. Und ich habe auch noch kein negatives Gästeerlebnis gehabt. Ich weiß nicht, ich war nicht immer dabei. Ich habe ein paar Gäste verpasst. Vielleicht hast du was anderes erlebt. Bisher war alles echt immer cool. Also wir hatten ja, wen hatten wir denn da? The Hirsch-Effekt hatten wir doch angefragt und ging das irgendwie, also da haben die sich irgendwann nicht mehr gemeldet, das war halt schade. Das war aber auch problematisch, weil wir die Sendung hätten vorproduzieren müssen, weil die am selben Tag das Konzert gespielt haben während der Sendung und wir waren größtenteils auch nicht da wegen diesem Fortbildungswochenende. Das war die letzte Sendung jetzt vor 2 Wochen. Die haben wir halt auch tatsächlich vorproduziert, weil dieser Stammkern der Redaktion, wir 4, komplett auf Fortbildung waren mit dem Sender. Und den Abend gar nicht im Studio hätte sein können. Und dann haben wir, Stefan und ich, haben dann eine Sendung vorproduziert. Mhm. Haben eine Stunde normales Programm gemacht und dann statt des Studiogastes, den wir eigentlich geplant hatten, ein Mixtape gebaut und das auch so geteased. Da hätten wir eigentlich The Hirsch-Effekt haben wollen. War noch im Gespräch, aber irgendwie hat sich das verlaufen. Und es ist, glaube ich, weder deren Schuld noch unsere Schuld. Es ist einfach ein bisschen im Sand verlaufen. Aber so Negativerfahrungen habe ich bisher noch nicht gehabt. Nee. War alles immer locker. Es ist schon mal bei den Gästen sehr viel Alkohol geflossen, dass man so ein bisschen aufpassen musste, dass der Sender heile bleibt. Aber wir haben da meistens dann später nach der Sendung auch was von gehabt und dann war alles wieder cool. Ja, obwohl ich kann eine Anekdote erzählen von der Katrin Herr. Die hat bei uns vor langer, langer Zeit mal mitmoderiert. Die hat mal erzählt, so mit ihrem, mit dem Bela. Mit dem Bela hat die zusammen Sendung gemacht und da war halt so eine Band, das waren wirklich so ganz junge Skatepunks. Ich weiß den Namen auch gar nicht mehr. Die waren wirklich höchstens volljährig und die haben das überhaupt nicht ernst genommen. Also die haben da rumgealbert. Was für eine Schweinerei. Und haben da... nee, also ich meine, klar, man kann rumalbern, aber man dem Moderator einfach ins Wort fallen und rausgehen zwischendurch und rumbrüllen, das ist halt, finde ich, ein bisschen respektlos. Und da meinte sie auch, die Sendung war katastrophal. Sowas gibt's natürlich auch, aber das war, glaube ich, eher die Ausnahme. Also ich habe es noch nicht miterlebt, es ist bestimmt schon vorgekommen, wie gesagt, aber da... Ich finde immer schwierig, eine komplette Band einzuladen, weil dann plötzlich sich keiner mehr angesprochen fühlt. Ja, das ist schwierig. Jeder irgendwie Angst hat, für die ganze gesamte Band zu sprechen. Ja, so geht's auch meistens los. Du hast dann da, wir haben oft die gesamte Band da. Ja. Wir hatten sogar schon 2 Bands da, dann nicht komplett, aber halt 2 Bands, dann so 6, 7 Leute oder so. Der Anfang ist immer schwierig, der Einstieg ist schwierig. Du holst die Leute dann rein, stehst vor dem Mikro, moderierst die kurz an und sagst dann, ja, stellt euch mal vor. Und dann stehen die da. Und dann ist erstmal 5 Sekunden Stille. Und dann, ich fange einfach mal an. Ich bin der so und so. Dann kommt der nächste, ich bin der so und so. Ich spiele Schlagzeug und so weiter. Und dann sind die einmal durch. Und dann hat sich hoffentlich schon irgendwie ein Gesprächsfaden ergeben. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist es natürlich schwierig, dann mit so vielen Leuten. Kommt ja bei euch Leuten, meistens dann gleich der Jingle oder noch 2 Lieder. Du kennst das schon, ja, das stimmt. Ja, so krass nicht. Also, ja, ich war schon 2-mal Gast. Ja. Ja. Da waren wir noch nicht dabei, ne? Also ich hab's doch, gesagt, weil, doch, warst du dabei? Ich war noch nicht dabei. Ja. Aber das ist natürlich schwierig, dann reinzukommen, aber das hat bisher auch immer irgendwie geklappt. Ja, ich werde jetzt deshalb im Gedenken an Hellfire Radio werde ich jetzt auch gleich ein Lied spielen, ne? Dos Minutos, ne? Das ist ein Lied, das genau, du mitgebracht hast. Genau, Dos Minutos, Casa de Juan, das ist eine mexikanische Punkband, die ich war im Ausland in Mexiko und bin ich irgendwie in so eine Hardcore-Szene reingekommen auf einmal. Die waren auch alle sehr offen und dann haben wir halt Musik ausgetauscht, ne, klar. Und da habe ich auf einer Serviette dann eine Liste von Bands aufgeschrieben bekommen, wo ich doch mal gucken sollte. Und Dos Minutos war dabei, es hat mir sehr gut gefallen. Ich kann nicht viel dazu sagen, weil wie gesagt, ich habe als Info diese Serviette. Ja, Infos sind eh überbewertet. Ja, da geht man ins Internet, gibt es ein und dann steht da irgendwas. Ja, ne? Dann hat man ja seine Infos. Genau. Ja. Ich will sagen, wir hören rein. Genau. You otra vez caíste preso. Y es la cuarta que va al mes. Para colmo, sos menor. Ja, wenn ich jetzt eine Sendung nach euren Vorgaben machen müsste, dann, müsste jetzt der Jingle kommen. Hier ist Pogo Radio im Bermuda-Funk auf 105,4 oder. Genau, oder irgendwas 89,6. Aus irgendwelchen bescheuerten Filmzitaten mit lauter Musik zusammengewürfeltes Zufallszeug, wo zwischendurch Hellfire Radio gebrüllt wird. Das sind unsere Jingles. Die wir auch gerne selbst herstellen. Ja, müssen wir wieder neu machen demnächst. Hätte ich mal Bock zu. Ja, ich möchte bitte auch einen Jingle machen demnächst. Ich rufe hier alle Musikerinnen und Musiker auf, wenn ihr Bock habt, mir einen Jingle zu basteln. Das habe ich schon öfters, also in der Vergangenheit kamen schon ein paar Sachen rein. Ach, und cool. Der Jingle, der immer am Anfang läuft, das ist von einer befreundeten Band, die fast jede Sendung einen neuen Jingle macht. Ehrlich? Ja. So oft? Also es ist nicht so oft, es ist jetzt inzwischen, bin ich schon wieder bei Wiederholung, aber ich habe so 200 Jingles. Oh, wow, der Rüdi hat seine Hausband. Was haben wir? Machen das halt so, die hocken sich halt abends hin, trinken zwei Flaschen Rotwein und dann am Computer und machen halt einen Jingle nach dem anderen. Dann lass doch ein geiles und lachen sich halt kaputt. Ich wollte gerade sagen, das finde ich auch super. Ja, und wenn man weiß, dass gespielt wird, ist das eine schöne Sache. Ja, klar. Find ich gut. Und steht halt auch immer dann auf der Webseite, in der Playlist steht halt der Link auf deine Webseite. Ja. Das ist ja, ne, CEO mäßig, haut es dich dann granatenmäßig nach oben. Hat eigentlich nur Vorteile. Ja, auf jeden Fall. Finde ich eine coole Sache, dass das auch so läuft. Ist nicht schlecht. Normalerweise läuft sich sowas immer so schnell im Sand, wenn man sowas plant. Ja. Ich kenne das nur selber von so Vorhaben. Aber das ist ja super. Was mich wundert an euch, an eurer Sendung, dass die eigentlich schon, obwohl es eine Punkrock-Sendung ist, doch schon sehr an die Gepflogenheiten des kommerziellen Radios gebunden ist. Meinst du das jetzt mit dem Jingles und so weiter? Mit den ewigen Jingles. Das kam ja irgendwann von so einem holländischen Radiosender. Die haben das so eingeführt, dass die Leute, die irgendwie zuhören, immer wissen, welchen Jingle läuft. Mhm. Aus dem Grund, dass wenn sie bei einer Umfrage sagen müssen, welchen Radiosender hören sie gern, dass sie immer gleich wissen, dass ihnen sofort ein Radiosender einfällt. Das ist aber auch nur der Grund, wegen Umfragen, wegen den Werbekunden. Ja. Aber da ja bei uns Campus Radio genauso wenig wie Bermudafunk Werbekunden hat, kann man eigentlich komplett auf sowas verzichten, weil derjenige, der den Sender hört, der weiß es ja. Also ich weiß nicht. Im Endeffekt. Und man schaltet ja nicht deshalb um, weil man nicht weiß, was so ein Radiosender ist, sondern man schaltet deshalb um, weil einem irgendwas nervt. Aber wir haben ja verschiedene Sendungen, deswegen müssen wir halt schon irgendwie kenntlich machen, dass es im Bermudafunk gibt es über 100 Sendungen. Ja, okay, gut. Also ich find's schön einfach. Also ich habe mich da noch nie so dran gestört. Also mit dem Hintergedanken, dass es kommerziell wäre. Also was ich schön finde... Kommerziell meine ich halt, ihr seid nicht kommerziell. Nee, aber ihr benutzt die Klischees des Kommerziellen. Zum Beispiel das Anteasern. Ja. Also, dass man am Anfang sagt, danach kommt noch ein Gewinnspiel. Bleibt bitte dran. Also ich meine, warum kann man nicht gleich das Gewinnspiel machen? Warum müssen die Leute dran kleben bleiben? Also das sind so Mechanismen, die halt aus dem kommerziellen Radio, die halt das benutzen, weil das halt ihre Lebensader ist, nämlich die Werbung und dass die Leute halt dran kleben bleiben. Mhm. Aber ihr habt es doch gar nicht nötig. Das habe ich noch nie aus dem... Ihr habt doch gar nicht nötig, eure Leute zu quälen, also eure Zuhörerinnen und Hörer zu quälen und zu bestrafen im Endeffekt, weil es ist ja eine Bestrafung, jemand hinzuhalten. Habe ich noch nie so empfunden. Also weiß ich nicht. Für mich gehört das so ein bisschen zum Radioerlebnis dazu, so wie ich das gewohnt bin quasi. Nicht, dass man immer Gewohnheiten bedienen muss. Also ich habe irgendwann hieß es, da und da kommt ein Interview mit einer Band und das hat mich interessiert. Mhm. Und die Sendung hat angefangen und dann nach jedem zweiten Lied, und gleich kommt das Interview mit der und der Band. Und ich so, ey, Alter. Sind wir so schlimm? Alter, ich kotze gleich. Und dann hat er mich wirklich 20 Minuten bei der Stange gehalten, bis endlich dieses scheiß Interview kam, das vielleicht gerade mal 5 Minuten gedauert hat. Ja. Und es war bei mir keine Befriedigung. Es war bei mir einfach nur eine Generve. Nee, aber das war das Hellfire? Nee, das war irgendwas anderes. Ach so. Ja, ja, das ist halt, ne, also unsere, alle anderen Sendungen sind halt genauso strukturiert. Die wollen halt so in Richtung 1 Live, also würde ich mal behaupten. Wir sind halt ein Ausbildungsradio und genau, wenn man bei uns anfängt, ja, also viele, die dann weitermachen, die machen das auch mit dem Hintergedanken, völlig zu Recht, später auch da beruflich so einzusteigen. Ne? Also das ist ja auch bei vielen von uns so passiert, also von mir, bei mir jetzt nicht, aber bei vielen, die bei Köln Campus waren, auch so passiert. Ich weiß nicht, ob das einfach so drin ist oder ob man es halt einfach so macht. Aber ihr seid da alle beide studiert, aber irgendwas mit Medien. Genau, ja. Ja. Und da muss man sich doch Gedanken über die Zukunft oder über die Gegenwart machen. Also, dass man nicht einfach Konzepte kritiklos übernimmt, die bisher ganz gut liefen, sondern sich da vielleicht ansetzen, irgendwie sich Gedanken zu machen, wie man es besser machen kann vielleicht oder anders machen kann. Klar, das machen wir auch. Also wir haben ja halt dadurch, dass wir ein Studentenradio sind, ein Köln Campus sind, nicht viele Freiheiten. Ich rede von euch beiden. Ach so, persönlich. Dass ihr euch Gedanken macht, nicht die anderen. Ja, aber wir machen das ja mal gemeinsam. Ja. Also bei uns wird ja nicht einfach irgendwas durchgedrückt und dann macht man einfach, wobei klar, macht man das auch, aber da haben wir uns, glaube ich, jetzt, also wir machen uns schon viele Gedanken, finde ich. Und versuchen auch Dinge neu zu gestalten, auch wenn sich vieles oft festfährt. Das ist natürlich bei allem der Fall. Mit eurer Zwei-Lieder-Regelung zum Beispiel. Und danach zwischendrin kommt ein Jingle und dann wieder zwei Lieder. Ja, das also ist schon auf jeden Fall. Ich war halt eingeladen gewesen zu der Sendung, das war ein halbes Jahr her oder was, im Winter, ne, war das? Und im Endeffekt, die Redezeit war vielleicht eine Viertelstunde. Echt? Boah. So wenig nur? Boah. Das hat sich aber in den letzten Sendungen merklich geändert, auf jeden Fall. Also in einer Stunde waren es vielleicht 15 Minuten. Also es hat sich bei uns merklich geändert, wenn ich jetzt mal die letzten 10 Sendungen oder so mir angucke, also die, bei denen ich dabei war. Also Frage, Antwort und jetzt kommt ein Lied. Ja, das ist halt... Frage, also, Antwort und dann kommt noch ein Lied. Und dann, das war's dann, ne? Ja, also zuerst einmal muss ich sagen, also da kann sich ja kein Gespräch entwickeln. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ja. Ich war ja auch dabei bei der Sendung, das war wirklich irgendwie ein bisschen... zuerst einmal, ich finde schon, dass wir uns so ein bisschen losgelöst haben von all diesen anderen schematischen Sendungen, die wir haben bei Köln Campus, weil wir eben, ne... ungeskriptet. Genau, alles und machen. Weil wir halt diese Beitragslänge nicht haben, dass wir sagen 3,30 oder 5 oder so oder keine Rubriken. Mhm. Was ich aber nachvollziehen kann, also das manchmal finde ich es auch schade, wenn es dann heißt, irgendwie, wir reden gerade über irgendwas Tolles und dann kommt, wir müssen aber jetzt mal ein Lied spielen. So. Das Problem ist, dass wir halt bei Köln Campus unter Musiksendung laufen. Genau. Das heißt, wir sollen Musik spielen und wir sind halt eigentlich kein Gesprächsformat. Und wir laden halt Bands ein, mit denen wir Interviews führen und haben das auf eine Stunde ausgeweitet. Das ist aber eigentlich, glaube ich, nicht vorgesehen, dass wir und so viel reden. Ich empfinde uns auch eigentlich so. Also ich empfinde uns mehr als Musik als Talksendung. Wobei man das sicherlich, so wie du das auch machst, vor allem diese Musiksparte super als Talksendung aufziehen kann, aber dann vielleicht doch eher in so einer Umgebung, wie du das machst und nicht bei uns, weil wir halt so ein großes Mischmasch an Themen haben, wo dann viele Leute auch zuhören, die erstmal so nicht drin sind, ne, die du auch irgendwie jetzt nicht kriegen musst, das wäre jetzt der kommerzielle Ausdruck oder wie man das sagen würde, aber du musst halt nicht kriegen, aber du hast halt viele Leute dabei, die, denke ich, einfach nur zuhören und sich denken, was ist das denn? Und ich glaube, die müssen ja auch erstmal irgendwie einsteigen, ne? Wenn du dann... ich denke mal, man kriegt Menschen als Zuhörer, wenn man unterhält. Ja. Und diese ganze Jingle-Spielerei dient ja eigentlich nur den Umfragen, dass die Leute halt wissen, was sie gehört haben, damit die Werbekunden halt zufrieden sind. Das habe ich aber, glaube ich, noch nie so gesehen. Es ist aber so, ich habe das mal gelesen, ein Holländer eingeführt in den 60ern oder 70ern. Das macht ja auch Sinn. Ja. Also das ist ja auch völlig, das macht ja auch Sinn, ne? Ich glaube nicht, dass wir das je so gedacht haben. Ich glaube, wir machen das. Dass wir einfach Spaß an... Ihr macht das so, weil ihr sein wollt wie ein richtiges Radio. auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, wir sind ja ein Ausbildungsradio. Wir kommen alle, oder viele von uns kommen mit dem Gedanken dahin, dem völlig legitimen Gedanken, da irgendwie den Einstieg in die Medienwelt zu bekommen. So war das bei mir. Ja. Weil einfach nur so Medienwissenschaft studieren ist ja auch nichts. Das ist ja nur irgendwas mit Medien, ne? Ja, das kennst du ja genauso. Ja. Ich mache gerade meinen Master... Man muss ja irgendwas Praktisches machen. Mach was anderes. Da haben wir das mal probiert, also was mit mir zumindest. Und man erlebt das halt auch so. Also es ist alles sehr professionell aufgezogen in der Grundausbildung, die du da machst. Und du landest erst danach meistens bei so einer Spezialsendung wie bei Hellfire, die dann wieder ganz anders ist, im Verhältnis jedenfalls, weil sie halt völlig locker aufgezogen ist, wo man auch mal was völlig anderes machen kann und wo man theoretisch auch einfach die Jingles wieder rauswerfen könnte und gar keine Musik mehr spielen könnte, wenn man wollte. Aber ich glaube, da würde, glaube ich, die Redaktion auch naja, mit den Jingles hat es jetzt unbedingt was zu tun. Nein. Aber du sagst ja auch mit den zwei Liedern immer hintereinander und dem geringeren Redeanteil. Ja. Also ich denke mal, zum Beispiel, wir leben in einer Zeit, da kannst du ja also unendlich viele Musik aus dem Internet ziehen. Und es gibt unheimlich viele, da gibt es irgendwo bei Last.fm oder sonst irgendwo gibt es oder bei Spotify gibst du deine Musikrichtung ein und dann bist du bestens unterhalten. Ja. Also musikalisch, also so einfach nur Musik zu spielen, ist totaler Quatsch, weil da gibt es heutzutage Möglichkeiten, dich musikalisch einfach andersweitig irgendwo zu bedienen. Also ja, für sicher. Dich ist Radio kein Musikformat mehr, sondern Talkformat. Ja, nee, ich denke mal, Talkformat, das kannst du nicht einfach so irgendwo ziehen. Aber Musik, jeder 16-jährige Bub hat seine 200.000 Lieder auf seiner Festplatte. Ja gut, aber so leicht würde ich nicht. Die ihm zwar ständig abraucht, aber hat sie danach, hat er sie wieder oder hat er sie im Stream oder in der Cloud oder irgendwo. Also unendlich, der Zugang zu Musik ist jetzt nicht wie früher, oh, ich stelle euch jetzt die neue Platte vor oder sowas, ne? Oh, die muss ich unbedingt haben. Sondern das ist, wenn man sie will, dann hat man sie auch. Ja, das kann man natürlich so sehen. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich weiß nicht, ich empfinde das anders. Also wenn ich mich für eine Band interessiere, wenn jetzt zum Beispiel Mülheim Asozial bei euch sind, dann brauche ich nicht ihr halbes Album hören, sondern interessiert mich, was die Jungs zu sagen haben. Ja. Weil die Musik habe ich ja eh irgendwie. Ich weiß schon. Also ich finde diese super easy, also super einfach erreichbare Mischung cool, weil du sparst dir dann eben noch den Schritt, Mühlheim Asozial im Netz zu suchen und irgendwo abzuspielen, ne? Sondern und du hast es halt dabei und hast direkt dabei die Band, die dann meistens auch was dazu zu sagen hat. Natürlich muss man auch ein paar Lieder von der Band spielen, na klar. Ja, eben, die kommen ja auch deswegen. Ne? Ja, die spielen es ja selber auch gerne, ne? Die möchten ja auch im Radio gespielt werden. Meistens, wenn wir Studiogäste haben, die eine Band sind, dann besteht ja auch, ich sag mal, bestimmt 60%, 70% der Lieder, die wir spielen, aus den Liedern der Band, wenn die denn schon so viele Aufnahmen haben. Apropos, und dann machen wir jetzt gleich mal Musik, ne? Ich bin ja ein Fan von unbekannten Bands, die vielleicht nicht so doll sind, wie das Zeug, was du hier angeschleppt hast, so NoFX und sowas, sondern ich stehe mehr so auf unbekannte schlechte, räudige Bands aus zum Beispiel Stralsund. Ich würde aber gerne noch kurz was dazu loswerden. Ja, sag mal. Also ich persönlich, klar, wir haben unsere treuen Stammhörer, die immer einschalten und denen da auch nicht mal sagen brauchst, wer Mülheim Asozial ist. Aber ich persönlich, ich glaube, bei dir, Gerrit, ist das ähnlich. Wir haben sehr viele neuen Input durch Hellfire Radio bekommen. Und ich war froh, dass ich... Vielleicht bin ich doch die Einzige, aber ich war froh, dass mir diese Bands und deren Platten und deren Musik näher gebracht wurde. Also, und ich glaube, dass auch teilweise schon Leute nicht immer die ganze 2 Stunden hören, sondern einfach mal reinschalten. Und dann wollen die nicht nur Gelaber hören, sondern wollen die auch mal Musik hören. Ja, das ist das, was ich vorher meinte. Lass mir jetzt was laufen, ne? Nämlich von Mann kackt sich in die Hose aus Dortmund mit dem Lied Trinkt eine Coke mit Peter. Das klingt doch super. Kriegt die Hälfte. Es war abgemacht. Jetzt pass mal auf, du. Von nix kannst du nicht die Hälfte kriegen. Ich werde dich totschlagen. Dann hast du alles. Oh, yeah! Yeah. Radio eingestellt. Ah, siehst du, das kommt davon, wenn man sich zwischen den Liedern unterhält. Ja. Aber euch ist das so schlimm, da müssen ja die Gäste stehen. Ganz ehrlich, ich hatte schon Angst, dass Zünde die Zigarette an, das darf man bei euch auch nicht. Nee, das aus feuerschutzpolizeilichen. Nee, da geht ja auch, wenn man es denn macht, geht es auch wirklich schief. Ja. Ich hatte auch Angst, dass ich hier stehen muss, ehrlich gesagt. Warum muss man eigentlich stehen? Das ist irgendwas mit der Lunge, Volumen oder was, ne? Genau. Wenn man es ganz genau nimmt, ja. Das ist ja wie beim Gesang, da singst du im Stehen auch einfach doll, also besser als im Sitzen. Ja, deshalb Zwerchfell und so. Deshalb müssen ja auch alle in den großen Talkshows müssen ja auch alle stehen, ne? Ja, so? Genau, wahrscheinlich. Ja klar, hast du nicht gesehen, irgendwie so bei Maybrit Illner oder stehen die? Oder bei Sanz, die stehen alle. Ah, stimmt, ja, doch, stimmt. Also ich persönlich finde das, ich merke das schon Unterschied persönlich. Den bilde ich mir auch, glaube ich, nicht ein. Man kann sich alles schön reden, ne? Ja, kann man. Nee, ich glaube schon. Vielleicht habe ich aber auch Unrecht. Aber ich stehe gerne beim Reden. Ich kann es aber verstehen, wenn Gäste das nicht tun. Und mich hat das auch schon ab und zu mal genervt. Ich stehe gerne beim Pissen. Das mache ich auch. Nein, pass auf, das ist ein ganz einfacher Grund mit dem Stehen. Ja. Wir haben ganz viele heiße Bands, wirklich heiße Bands in der Sendung. Heiße Typen. Und die brennen dann am Sitzfest oder was? Nein, die müssen ja ihr Bier immer auf den Boden stellen, damit ich hier, ne? Und dann, damit ich da mal einen Blick drauf werfen kann. Ach so. Wenn die sich dann nach dem Bier bücken, ich verstehe. Da sind wir jetzt beim Thema. Du hast ja eine E-Mail angekündigt, dass du das aus der weiblichen Sicht schildern willst. Jetzt hau mal einen raus. Das war mal ein bisschen suspekt, weil, nicht suspekt, sondern ich war sehr interessiert und habe mir gedacht, ja, gibt es da einen Unterschied? Ja. Ja. Also ich momentan bin ich irgendwie so die einzige Frau, die noch mit Sendung macht, irgendwie, leider. Und ich muss sagen, irgendwie, vielleicht ist das bei den anderen Mädels anders. Ich habe mich mit denen nicht groß unterhalten, leider. Aber irgendwie bin ich da nicht so Plattensammler-mäßig unterwegs. Also ich habe da nicht so den... Deswegen kenne ich auch noch nicht so viele Bands, aber irgendwie, die Jungs, die haben alle ihre Platten und die kenne ich seit 10 Jahren und so. Und keine Ahnung, ich höre auch seit 10 Jahren diese Musik, aber ich bin irgendwie dann nicht so, ich habe nicht so den Sammlertrieb. Ich weiß nicht, ob das jetzt Jäger-Sammler-Prinzip oder so, aber irgendwie das ist ein Unterschied. Und auch mit dem Reden. Man muss wirklich sich forsch einbringen und muss das Mikro, naja, nicht an sich reißen, aber man muss sich wissen, sich einzubringen. So, wenn du da als schüchternes Mädchen ankommst und sagst, oh, ich bin 22, ich will jetzt hier gerne mitmoderieren, dann, und wenn du gewohnt bist, dass du deine Kategorien hast, aus dieser Radioausbildung da, deine Kategorien hast, wo alle nur sagen, so, jetzt kommst du und rede, dann ist das irgendwie anders. Mhm. Aber meinst du, dass das anders ist, weil du die einzige Frau bist gerade? Ich meine, du bist ja jetzt seit kurzem erst die einzige Frau. Wir hatten bis vor kurzem noch eine etwas gemischtere Redaktion. Ja. Das hat sich jetzt nur so ein bisschen aufgebröselt. Aber weiß nicht, also ist jetzt nur so meine subjektive. Empfindest du das so? Es ist schon so, dass es mehr Jungs gibt, die irgendwie sich in den Vordergrund drängen, ob das jetzt Bands sind. Ja, klar. Na, also immer so. Wobei wir letztens Mono da hatten, da war es andersrum. Im nackten Arsch aus dem Fenster hängen halt, ne? Das ist eher so das Jungsding. Frauen halten sich ein bisschen mehr so. Ja, wir hatten letztens Mono da, die haben eine sehr, sehr laute Sängerin, die hat sich sehr schön in den Vordergrund ich fand das super, deswegen. Ich fand das toll, aber das war ein sehr schönes Gegenteilbeispiel. Da hat sich die Sendung ein bisschen umgedreht. Du warst aber leider nicht da, glaube ich. Nee, ich war nicht da. Schade. Aber seine Begleitung damals war auch sehr charmant, die fand ich gut. Dazu eine kurze Anekdote, jetzt nicht von Helfer, aber im Jugendzentrum in Bielefeld war letztens ein Konzert, ich weiß nicht welche Band. Feine Sahne für Filet meinst du wahrscheinlich, das Konzert, oder? Wo die das, wo die das nach zwei Liedern abgebrochen haben. T-Shirt-Eklat, ja. Das war das, ja. Was denn da los? ich weiß nicht, ich fand das jetzt nicht so. Die haben das abgebrochen, weil das sexistisch war, weil der. Nee, nicht sexistisch. Das haben wir eigentlich schon vor 3 Sendungen, habe ich das schon irgendwie ausdiskutiert. Oh ja. Das lag einfach daran, die haben halt auf ihrer VV-Vollversammlung oder sowas ähnliches im AZ haben die das halt beschlossen, dass halt keine Bands mehr irgendwie oben ohne auf der Bühne sind. Aus dem Grund, weil halt martialisches Verhalten und... und Jugendschutz und so. Nee, nicht Jugendschutz. Ach so. Das hat mit Jugendschutz nichts zu tun. Okay. Halt dieses Magatum halt auf der Bühne und sowas. Und dass da irgendwie Frauen, die schlechte Erfahrungen mit Männern haben, da sich getriggert fühlen. Das Wort habe ich da zum ersten Mal kennengelernt. Ist ja egal. Ich meine, wenn die das so wollen, dass sie ihr Laden, die putzen danach auch die Klosen, machen alles sauber und organisieren die Konzerte, dann kann man ja sich an die Gepflogenheiten halten. Das Problem war halt, das war halt im Vorfeld nicht kommuniziert mit der Band. Das muss man aber auch echt, so muss man auch echt extra sagen, bevor man darauf von alleine kommt. Ich habe das nur so mitbekommen, dass das... Auf jeden Fall, das Konzert hat weiterhin stattgefunden. So. Das ist dann 20 Minuten unterbrochen worden und dann wird ein bisschen diskutiert und dann war die Sache gegessen und feine Sahnefischele haben dann weitergespielt und haben sich dann auch irgendwie dazu geäußert, dass es alles nicht so heiß gegessen wurde, wie es gekocht wurde. Okay. Also das wurde dann eher so im Hintergrund, also im Internet dann irgendwie in die Media dann groß irgendwie verbreitet. Da wurde halt wieder dieses, ja, die bösen Emanzen, die machen unsere Szene kaputt mit ihren Gesetzen. Ja, das ist das Typische. Ja gut, man hat dann von dem Aftermath dann wenig gehört. Ich habe auch nur gelesen, da war irgendwas. Aber was jetzt tatsächlich dann, wie du gerade erzählt hast, wirklich passiert, das habe ich dann auch nicht mehr mitgekriegt. Ja, ich meine, ist ja klar, ist ja Punkrock, ne? Ja. Und da lässt man natürlich, greift man jedes Tabu an. Also jetzt, die ich jetzt feine Sahne Fische lese, allgemein. Ja. Und wenn man halt irgendwie mit irgendwas konfrontiert wird, mit irgendeinem Verbot, dann muss man natürlich dagegen kontern, wie ein kleines Kind. Mhm. Ja, klar. Es liegt halt in der Natur der Sache. Es steckt ja irgendwo drin, ja, sicher. Ja, es gab auch schon so alternative Räumlichkeiten, die haben dann gesagt, wir machen gar keine Punk-Konzerte mehr. Ja, ja. Und da haben sie nur noch Techno-Partys gemacht, weil da gibt es ja keinen Text, an dem man sich aufreiben könnte. Oh, man. Und ganz viele Drogen. Ja, genau. Und viel Geld ist geflossen an Eintrittsgeldern. Ja, das war natürlich auch interessant. Ich dachte halt, die Begründung wäre, die Männer dürfen das nicht mehr, weil die Frauen das ja nicht einfach so können. Und da habe ich mir gedacht, jede Frau, die das gerne möchte, die kann auch ihr T-Shirt ausziehen. Nee, damit hat es, glaube ich, nichts zu tun. Okay, gut. Nee, dann nehme ich alles zurück an. Ja, wir haben, glaube ich, einfach das Nachspiel nicht mitgekriegt. Ja, gut. Nee, gut, dann möchte ich das. Nee, aber was hat das jetzt damit zu tun mit Frauen am Mikrofon? Ich denke, du fandest es einfach interessant, mit dabei zu sein, weil du halt gerade auch die einzige Frau in der Redaktion bist. Also zumindest die einzige aktive. Ja. Und dann haben wir hier beide Stimmen. Also auf jeden Fall so, das merke ich ja auch, dass die Einschaltquoten, in Anführungszeichen, wenn ich von Einschaltquoten reden kann, ich kann eher von Downloadzahlen reden, wenn natürlich eine attraktive Frau in der Sendung ist, natürlich mehr Leute interessiert sind an der Sendung. Ja. Ja, weil die meisten Zuhörer Männer sind. Ja. Wie gut, dass sie mein Foto nicht kennen. Nein, Scherz. Gott sei Dank. Nee, aber dazu noch mal kurz. Also ich glaube, die Jungs sind eher so für die Musik und zuständig. Und ich habe mir jetzt so das Interview auf die Fahnen, nicht auf die Fahnen geschrieben, aber ich möchte lieber gerne die Interviews führen, weil ich da auch so, wie ähnlich wie du halt, auch so eine natürliche Neugier habe. Und selbst wenn ich die Band vorher nicht so kenne und deren Musik vorher auch nicht so kenne, kann ich die trotzdem lang eine Stunde befragen. Also nicht befragen, oder ich kann mit dem reden. Wir reden. Wichtig finde ich, Alfred Biolek hat mal gesagt, Interview mag er nicht, weil das ist so Frage und Antwort, Gespräch ist besser. Er führt keine Interviews, er führt Gespräche und ich finde das sehr gut. Es liegt einfach daran, weil man stellt eine Frage und in dieser Frage ist vielleicht eine Geschichte. Und ja, die Geschichte ist interessanter als die nächste Frage. Genau. Ja, eben. Ja. Das ist das Problem an Wetten, dass. Und eine hundertköpfige Redaktion, die sich diese Fragen ausdenkt. Oh Mann. Und der Markus Lanz musste dann militärisch abstottern, abhaken. Und dabei vergisst er dann natürlich den Gast. Und da vergisst du einiges anderes, glaube ich. Ja. Ja, nee, aber so Anekdoten finde ich auch immer am schönsten. Eine Sparte Medienkritik. Ja. Bei Bobo Radio. Ja. Völlig legitim, aber machen wir das so. Ich finde, bei uns überwiegen auch die Anekdoten. Hast du jetzt den Eindruck, bei uns ist mehr so Frage-Antwort? Nee, das habe ich ja schon gesagt. Also Frage-Antwort und dann kommt ein Lied. Okay. Aber da muss ich sagen, ich habe mich auch manchmal, da hätte ich gerne noch eine Frage gespielt und dann war wieder hier, wir müssen so ein Lied spielen. Und also es war schon irgendwie so, also ich habe auch so das Gefühl, dass dann, wenn dann die Sendung vorbei ist, dass dann erst die richtigen Fragen und die richtigen Antworten kommen. dass es dann vielleicht noch interessanter wäre, wenn man dann noch das Mikrofon aufmacht und dann irgendwie noch weiter fragt oder weiter antwortet. Manchmal könnten wir sogar, wir sind ja dann nachher, wenn wir unseren Aufenthaltsraum und dann trinken wir und rauchen wir noch ein bisschen mit der Band. Und manchmal könnte man daraus auch eine komplette Sendung nochmal machen, ja, aus den Gesprächen, die nachher dann nochmal entstehen. Das stimmt, ja. Ja. Ja, vielleicht müssen wir echt mal drauf achten. Also ich nehme mir das jetzt mal vielleicht könnt ihr ja mal eine neue Sendung machen, so eine extra Hellfire Radio extra Sendung. Wir machen den Pogo Talk. Den Pogo Talk. Genau. Den Hellfire Talk. Unser neues Format. Ja. Und für sowas ist auf Campus eigentlich immer Platz. Ja, komm. Also dann kommt der Mick und zieht das Mikro runter und dann hast du sowieso verloren. Ach Quatsch. Wisst ihr was, jetzt spielen wir Attack 77, die natürlich nicht so heißen, weil sie aus Mexiko sind. Was nee, die sind aus Argentinien. Also Argentinien. 67. Ja. Attack 67. Die sind etwas bekannter, auf jeden Fall in Südamerika, auch komplett in Südamerika. Und die kannte ich auch schon vorher. Und die wurden mir halt auch in Mexiko empfohlen. Da habe ich gedacht, gut, wenn das sogar die Einheimischen empfehlen, dann... und es ist gut, ich mag's. El cielo puede esperar. We'll be right back. das blenden wir mal aus. Ne? Normalerweise laufen hier ja keine Lieder, die so lang dauern. Entschuldigung. Ja. Aber weil du hier Gast bist. Das ist ja nett. Ja. Machen wir mal die Hellfire, das Hellfire-Programm hier. Genau. Genau. Ja. Wo die Stunde länger dauert als 60 Minuten. Ja, das tut sie aber im Moment sehr oft wirklich. Ja? Gott sei Dank sind wir die zweite Sendung abends immer und können ruhig mal ein bisschen nach hinten ziehen. Also. Ja, Gerrit, mal zu dir. Was hat dich eigentlich so zu Hellfire gebracht? Ah, das ist eine sehr schöne Geschichte, die ich jedem Hellfire auch meistens im trunkenen Zustand nochmal in aller ausführlichst begeistert erzähle. Ja, dann Prost. Prost. nein, also ich bin ja auch erst 21 Jahre jung. Ich wohne seit 2 Jahren jetzt in Köln. 21 ist nicht jung. Nicht? Nee, also 21 sind so. Soldaten, die im Irak oder in Afghanistan im Krieg sind. Ist das ein Maßstab? Ja. Ist das ein Maßstab? Dagegen habe ich mich Gott sei Dank gewehrt. Und ja, könnte es auch 17 sein. Wir dürfen jetzt auch schon mit 17 studieren. Ja, oder müsste deine Sache. Mama jetzt hier unterschreiben, dass wir jetzt hier Bier trinken? Nee, Gott sei Dank, ich bin ja deine Erziehungsberechtigte. Meine Mama hört aber wahrscheinlich gerade zu, deswegen hier mal einen schönen Gruß. Martina! Und Prost. Schöne Grüße. Das reicht. Wie auch immer, zu meiner Story. Ich höre, seit ich 14 bin, Punk und Hardcore. Ich bin da irgendwie drin gelandet. Ich habe auch angefangen mit, keine Ahnung, Linkin Park und so Sachen. Bin aber irgendwie dann da gelandet, weil mir das dann auch in dieser so ne, pubertären Protestphase am meisten gegeben hat. Das Problem war, ich war immer der Einzige. Ich komme aus Krefeld und die einzigen Punks, die da rumlaufen und so aussehen, in Anführungsstrichen, hören Ärzte und die Toten Hosen. Und die habe ich schon mit 14 nicht ernst genommen. Und ja, stand damit immer sehr alleine. Hab die Mucke trotzdem gehört, auch immer mehr entdeckt. Das fing bei mir so alles mit Bad Religion, Black Flag, Minor Threat und so an. Schon erstaunlich, ne? Dass ich dann dein Vater sein könnte und mir ging es genauso. Ja, krass. Dass alle tote Hosen und Ärzte hörten. Ja, das habe ich auch schon mal gedacht. Also das habe ich gedacht, als ich den Mac kennengelernt habe, dass der die ganzen Bands, die ich mit 14 angefangen habe zu hören, als ich schon alle nicht mehr gab, damals auch live gesehen hat, aber wahrscheinlich, gut, er hat es live empfunden, aber er hat es wahrscheinlich genauso empfunden, wie ich es mit 14 empfunden habe. Nur ich habe es halt eben nicht hautnah miterlebt, sondern halt nur bei mir im Zimmer mit meinen, ja nicht mal Platten, sondern MP3s, muss man leider dazu sagen. Das kam bei mir dann erst später mit den Platten. Aber so habe ich halt meinen Zugang dazu gefunden. Das hat mir immer sehr viel gegeben. Das ging auch nie weg. Auch wenn ich bis dieses Jahr da keinen Anschluss gefunden habe. Ich habe auch in Bands gespielt, ganz vielen, und versucht, die mal so in die Richtung zu drängen, aber keiner ließ sich irgendwie darauf ein. Keinem gefiel die Musik und es verlief sich immer sehr schnell, auch Gott sei Dank, weil mich das, glaube ich, auf Dauer auch nicht erfüllt hätte. Aber dann habe ich bei Köln Campus angefangen, im Februar oder im Januar irgendwann da. Und so in meiner dritten, vierten Ausbildungswoche auch den David direkt am Anfang kennengelernt, der auch bei Hellfire viel macht. Und der hatte davon erzählt, dass es ja Hellfire Radio gibt, so eine Punk- und Hardcore-Show. Und da war ich aber so weit, als ob es hier eine Punk- und Hardcore-Show gibt. Das hört doch keine Sau. Ja. Immer. Das höre nur ich. Ja. Und dann habe ich da aber mal einfach gesagt, ja hier, ich bin jetzt in meiner vierten, fünften Ausbildungswoche, wir sollen alle mal eine Spezialreaktion besuchen, wann kann ich mal vorbeikommen? Und irgendwann hat mich der David ganz spontan angerufen, meinte, hast du gleich Zeit? Ihr habt eine richtige Ausbildung bei Campus Radio, wenn lernt man da? Also ich habe ja nichts gelernt, Richtung. Da lernt man 2 Lieder und einen Jingle. Ne? Das lernt man witzigerweise erst später. Ja, das stimmt. Nein, wir nennen das Ausbildung auch aus gutem Grund, finde ich. 12 Wochen. Das sind 12 Wochen, übernimmst du einmal in der Woche als Auszubildender quasi den Frührausch, machst da mit, das ist unser Morgenmagazin, das sind 3 Stunden, sind wir on air, aber insgesamt ist ein bisschen mehr Arbeit noch, vor allem auch mit Vorarbeit und so weiter. Dann bist du um 6 Uhr morgens gut gelaunt am Pult stehen oder was? Richtig. Wobei wir dann nicht moderieren, sondern da machst du so alle 3 Wochen machst du eine neue Sache. Also so Wir haben beim Frührausch immer ein Team von 6 Leuten, das man auch braucht. Und, da hast du bestimmt auch schon mal das Mensa-Essen vorgelesen, oder? Damit fangen alle an. Das machen alle. Das ist dein erster Job. Die ersten 3 Wochen das, vierte, fünfte, sechste Woche produzierst du einen kleinen Beitrag, so eine Glosse und machst eine Umfrage draußen, was ich ganz furchtbar fand oder was andere ganz schön finden. So oder so, man lernt alles kennen, dann danach macht man die News, lernt man Nachrichten recherchieren, ganz klassisch und am Ende lernt man dann auch das Kollegengespräch zu einem etwas umfangreicheren Thema. Und danach steht es dir frei bei Köln Campus. Lernt ihr auch reden? Ja, sicher. Ja, gibt danach, also meinst du, dass wir so Sprechtraining haben oder sowas? Nee. Mhm. Also wir haben natürlich, aber wir haben nach der Ausbildung gibt es natürlich, also erstens gibt es die Moderationsausbildung, wo du lernst, eine ganze Sendung zu moderieren. Wir haben natürlich auch Fortbildungen, nicht nur Ausbildungen, wo natürlich auch Sprechtraining angeboten wird, aber das ist alles freiwillig. Also ich habe das zum Beispiel noch nicht gemacht, wobei ich es gerne machen würde. Sehr beliebt, der Kurs. Der Workshop ist sehr beliebt. Ja, was ich ja hart finde, dass man irgendwie allen Leuten, die irgendwie professionell am Mikro stehen, irgendwie ihren Dialekt abgewöhnt. Ja. Ach nee, das ist ja in Köln, muss er da nicht machen. Nee, ich finde auch nicht. Ich finde das auch nicht. Also ja. Bei uns nicht schlimm. Aber ich habe da auch kein Problem mit. Was ich beim Sprechen lustig finde, das macht zum Beispiel der Stefan bei uns aus der Helferreaktion, das macht er jedes Mal vor der Sendung. Das erzähle ich jetzt auch einfach, weil ich jedes Mal irritiert bin. Immer bevor, kurz bevor wir auf Sendung gehen, macht er mit dir die mittleren drei Finger so zusammen, steckt sich die in den Mund, so, so. Ja. Macht die Zähne auseinander und sagt einmal, hallo, mein Name ist so und so, willkommen bei Helfer. Irgendwas sagt er dann, macht sich mit locker, tut die Hand wieder aus dem Mund und guckt mich an. Und ich bin jedes Mal völlig irritiert. Ja, das ist dann, damit du hinterher auch deutlich redest. Ne? Aber das ist eine sehr lustige Sprechübung. Ja. Also ich trinke dann halt immer Bier, das geht dann ja, auch. Ja, das, so mache ich das meistens auch. Das lockert das Mundwerk. Ja. So geht's auch. Aber nee, das finde ich mal witzig. Aber nee, sowas lernt man aber uns. Wir nennen das Ausbildung, weil du kriegst da an der Uni auch Credit Points für. Das ist jetzt nicht unsere Motivation gewesen, aber für viele ist es das. Ja, danach kannst du halt bei uns weitermachen und kannst viel machen. Wir haben halt auch super Connections zu den richtigen, zu den großen, auch zu den kommerziellen Radiosendern, auch zum WDR. Mhm. Also wenn du da ankommst und sagst, ich habe bei Köln Campus mitgearbeitet, ich bin seit 2 Jahren oder so dabei oder die und die Redaktion gemacht, da Beiträge gemacht, hast du auch da Material, das du schicken kannst, dann bist du schon gut dabei. Also dann, das ist zwar keine Ausbildung jetzt, als hättest du Bankkaufmann gelernt oder so, aber es ist ein zertifiziertes Ding, das du gemacht hast, das dann. Ja, wie so ein Praktikum halt, ne? Ja, genau. Ja. Aber haben wir eigentlich mit Helfer ja schon mal einen Campus-Radiopreis gewonnen? Nee, wir haben es versucht, aber die haben es beim Radiopreis nicht so mit Musiksendungen. Nee, da haben wir uns auch ein bisschen drüber geärgert. Ja. Aber da ist durchaus Potenzial, glaube ich, da bei manchen. Die da anklingen, ist jetzt auch nicht so schwierig, ne? Ja, aber es ist ja nicht, also, ne, wir machen ja auch Plattenbesprechungen und so. Also, na, es geht jetzt vor allem um coole Moderationen, um coole Gespräche, die zustande gekommen sind. Auch vor allem mit Gästen halt. Und da ist einiges Material gewesen, das wir auch, glaube ich, ich habe mich nicht drum gekümmert, aber das wir eingeschickt haben. Mhm. Und ja, aber die kümmert es nicht so mit Musiksendungen. Da sind andere Dinge wichtig. Ja, welche Band ihr mal einladen solltet, die kommen aus Köln. Mhm. Das sind Bad Attitude. Hab ich schon mal von gehört. Eine sehr junge Band. Mit dem Alleinstellungsmerkmal, dass sie einen fast blinden Bassisten haben, der sehr, sehr loses Mundwerk hat und der Eddie und sehr viel zu erzählen hat. Das klingt super, das schreibe ich mir gleich direkt auf. Ja, und da hören wir jetzt ein Lied, das auf ihrem neuen Album erscheinen wird. Radio. Bald. Und es heißt Sklaven ohne Ketten. Schön. Schau nur Ja, das waren gerade Bad Attitude, erscheint auf ihrer neuen Platte und dann kommt auch die Band hier in die Sendung. Vielleicht kommt sie dann auch zu Hellfire Radio. Ja, bestimmt. Ich bin, wie sagt man das? Gekauft. Ich bin interessiert. Ich bin interessiert. Ich bin durchaus interessiert jetzt. Ja. Ja. Vielleicht melde ich mich bei den Jungs mal. Hallo, ich bin der Gerd. Ich komme von Hellfire Radio und ihr habt vielleicht schon von uns gehört. Ja, Wahnsinn. Wir sind aber immer noch bei Pogo Radio im Bermuda-Funk. Ja. Das muss ich dazu sagen. Ne? Ja, hört man ja, weil du keine Jingle spielst. Ja, genau. Doch, ich glaube, am Anfang spiele ich einen Jingle. Das reicht ja wohl, oder? Ja, hast recht. Ja. Ja, ich habe auch mal so ein Keyboard gehabt, irgendwie so. Da habe ich dann immer so Tasten gedrückt. Da kam das so machen wir raus. Das auch. Ja? Ja, so haben wir die Jingles auch mal raus. Die liegen auf den F-Tasten. Und immer wenn das Lied vorbei ist, steht schon einer bereit. Ja, Achtung, drück drauf. Mach jetzt mal die 7. Ja. Und wir wissen nie, was die 7 ist dann, aber es läuft halt irgendein Jingle dann. Mhm. Ja, das war auch schon wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 6.11. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei Anja und bei Gerrit. Ja, gerne. Und ihr könnt jederzeit gerne wiederkommen, wenn ich hier schwätze. Wenn ich immer wieder Redebedarf habe zum Thema Medien. Ja, gerne. Und Konkurrenzbeobachtung. Ja. Wenn du Bands hast mit knackigen Hintern, schick die vorbei. Ich freue mich. Nein, wir quatschen ja auch gerne. Auch wenn wir viele Jingles und viele Lieder spielen, wir quatschen ja auch. Ja, knackige Hintern haben es ja meistens, aber halt vorne eine Plaue zu hängen, ne? Ja, das kann man. Ne, das kommt auf den Winkel der Betrachtung umdrehen, an. Ne? Solange sie sich nicht umdrehen. So, jetzt spiele ich noch was Schönes von Haltestelle 27. Eine Band, ich es schon erzählt habe, da aus Stralsund. Eine sehr junge Band. Was spiele ich denn von denen? Ich spiele mal das hier. Ja, macht's gut. Bis nächste Woche wieder. Tschüssi. Ciao.